So, einen wunderschönen guten Abend, ihr Gesegneten. Wir starten durch. Herzlich willkommen zur Glory Life Schule, Herrlichkeitslebensschule. Weißt du, Herrlichkeitslebensschule heißt immer gleichzeitig Schule des Geistes. Sag mal Schule des Geistes. Weil die Herrlichkeit Gottes ist nur auf der Ebene des Geistes zu Hause, nicht auf der Ebene des natürlichen Menschen. Also der menschlichen Gefühle, der menschlichen Gedanken oder des menschlichen Willens. Da kannst du die Herrlichkeit Gottes nicht erzeugen oder hervorbringen und da kannst du auch nicht auf dieser Ebene leben, sondern du lebst dieses Herrlichkeitsleben entweder auf der Ebene des Geistes oder du kannst es nicht leben. Amen. Also sag mal gleich zum Anfang, ich entscheide mich für die Ebene des Geistes. Was heißt das? Du hast jetzt gesagt, ich entscheide mich für die Ebene des Geistes. Was heißt das? Schau, Hebräer 4,12 heißt es, dass das Wort Gottes scheidet zwischen Seele und Geist. Das heißt mit anderen Worten, es gibt zwei Arten zu denken und zwei Arten zu fühlen und zwei Arten zu wollen. Das eine ist dein seelischer, natürlicher, menschlicher Wille, Gefühl, Verstand. Und das andere ist die Art und Weise, wie Gott denkt, fühlt und wie er Dinge will. Amen. Wenn du dich für die Ebene des Geistes entscheidest, biblisch gesehen, entscheidest du dich für die Ebene Gottes. Das heißt, entscheidend ist dann nicht mehr, was du jetzt momentan fühlst in deinem natürlichen Menschen. Also ich bin müde, lange Fahrt, verschwitzt, was auch immer. Keine Ahnung. Gut, das ist wahrscheinlich heute weniger, aber... Das heißt, es ist nicht mehr von Bedeutung, was du von deinem natürlichen Menschen her fühlst oder was deine Gedanken dir momentan sagen wollen oder was du vielleicht denkst, was du jetzt willst, ja, ins Bett oder sonst irgendwas, sondern entscheidend ist, was ist jetzt von Gott her angesagt? Leben im Geist heißt jederzeit Herrschaft über deine Gefühle, Herrschaft über deine Gedanken und Herrschaft über deinen Willen zu haben. Das heißt, jederzeit in der Lage zu sein, dich dafür zu entscheiden, das zu denken, was Gott denkt, das zu wollen, was Gott will und das zu fühlen, was Gott fühlt. Amen. Lebe im Geist heißt, jederzeit dich für das Göttliche zu entscheiden zu können und auch zu entscheiden. Das heißt, die entscheidende Frage ist jetzt in diesem Moment, weißt du, die entscheidende Frage ist jetzt nicht in diesem Moment, was du fühlst, meinst oder willst, sondern die entscheidende Frage jetzt in diesem Moment ist, was ist jetzt für dich von Gott dran? Was sagt Gott jetzt? Schau, und jetzt machen wir es ganz praktisch. Was sagt Gott jetzt? Gott sagt jetzt, jetzt ist Lobpreis dran. Amen. Einfach, gell? Ja, verstehst du? Weißt du, viele Dinge sind nicht so kompliziert, wie wir manchmal denken und sagen, oh, was ist dran, Herr, was ist dran? Weißt du, hier oben steht schon das Lobpreisteam bereit, also ist eigentlich klar, was dran ist. Es ist dran, dass wir jetzt Gott loben und preisen. Was heißt es? Was heißt Lobpreis Gottes? Lobpreis Gottes heißt Freude über das, was Gott getan hat. Lobpreis Gottes heißt voller Begeisterung über das, was Jesus für dich getan hat. Voller Begeisterung über ihn, voller Freude über ihn. Lobpreis heißt, in die Kraft Gottes hineinzugehen und die Kraft Gottes aufzunehmen hier auf dieser Erde. Das heißt Lobpreis Gottes in diesen Bereich des Geistes und der Herrlichkeit einzutreten. Das heißt Lobpreis Gottes. Und ich sage dir das jetzt dran. Und zwar ganz egal, was du jetzt fühlst. Weißt du, jeder fühlt was anderes, aber für jeden von uns ist jetzt das Gleiche dran. Das ist gut, ja. Das macht uns dann eins, verstehst du? Du kommst von unterschiedlichen Hintergründen jetzt her, du hast alles Mögliche erlebt, auf dem Weg hierher oder wie auch immer. Aber für jeden von uns ist jetzt das Gleiche dran. Und das, was jetzt dran ist, ist Lobpreis Gottes. Also Freude, Begeisterung, hineingehen in die Kraft Gottes, Glaube. All diese Dinge sind für jetzt für uns dran. Und als jemand, der im Geist lebt, kannst du dich jederzeit dafür entscheiden. Das heißt gleichzeitig, du kannst dich gegen all die anderen Gedanken entscheiden. Du kannst dich zum Beispiel gegen betröppelte noch irgendwie Gedanken, die dich noch mit irgendwas beschäftigen wollen. Oh, wie fühle ich mich heute und so weiter. Weißt du, kannst du dich dagegen entscheiden? Depressive Gedanken, oh, dann noch die Sachen, die dich noch beschäftigen vom Tag, wo du denkst, Sorgengedanken, ja, wie finde ich da eine Lösung oder so. Dagegen kannst du dich jetzt entscheiden. Amen. Glaubst du das, dass du das kannst? Pass mal auf, machen wir das einfach mal zusammen. Sag einfach mal, ich entscheide mich. Jetzt für Lobpreis. Ich sage zu meiner Seele, lobe den Herrn, meine Seele. Und all mein Innerstes, deinen heiligen Namen. Seele, du freust dich an dem, was Gott für dich getan hat. Du bist voller Begeisterung für Jesus. Und du beschäftigst dich jetzt mit nichts anderem. Du bist nicht abgelenkt, sondern du gehst gleich voll rein in die Kraft Gottes und in die Herrlichkeit Gottes. Und dort wirst du verwandelt. In Jesu Namen. Amen. Los geht's, ab geht's. Jetzt brauchen wir keine Zeit mehr zu verlieren. Geht's voll rein. Halleluja. Und du bist herrlich und deshalb bist du übernatürlich, weil deine Herrlichkeit ist übernatürlich. Und wir als deine Kinder, wir als deine Nachfolger, wir entscheiden uns immer wieder neu herauszutreten aus dem natürlichen Lebensstil und einzutreten in den übernatürlichen Herrlichkeitslebensstil. Danke, Heiliger Geist, dass der Geist der Herrlichkeit und Gottes auf uns ist und dass er uns auf diese Herrlichkeitswege nimmt. Halleluja. Halleluja. Weißt du, der Heilige Geist fragt dich heute Abend, bist du bereit für dieses Abenteuer? Bist du bereit für dieses Abenteuer des übernatürlichen Lebens? Bist du bereit, einen Schritt rauszugehen aus dem gewohnten Boot? Und bist du bereit, aufs Wasser zu gehen und wirklich zu testen, ob es trägt? Mit ihm. Bist du bereit, diesen Schritt zu gehen, raus aus dem Boot und raus aufs Wasser? Halleluja. Halleluja. Wenn du dazu bereit bist, wärst du dazu bereit? Okay, das habe ich mir schon gedacht, sonst wärst du ja nicht hier. Wer sich zu dieser Schule angemeldet hat, muss bereit dazu sein. Pass auf, jetzt machst du einfach mal Folgendes bewusst, weißt du? Ganz bewusst, das ist jetzt nicht einfach nur ein Spiel, sondern ganz bewusst im Geist, indem du eine solche Entscheidung triffst oder indem du diese Entscheidung auch äußerlich deutlich machst, wird im Geist zementiert, diese Entscheidung, die du triffst. Das heißt, einfach entscheide dich gerade mal jetzt bewusst, einen Schritt rauszugehen aus dem Natürlichen. Einen Schritt, mal nur einen Schritt. Und dann, jetzt kommt das Entscheidende, und jetzt den anderen Fuß nachzuziehen ins Übernatürliche. Somit bist du völlig auf dem Wasser. Okay? Vorher war ein Fuß noch im Boot, jetzt bist du völlig auf dem Wasser. Amen. Halleluja. Fühlt sich's gut an? Ja. Trägt's noch? Trägt. Okay, jetzt kannst du mal ein bisschen surfen. Surfen. Okay, auf dem Wasser. Ja, das ist das Gefühl der Söhne und Töchter Gottes, auf dem Wasser zu surfen. Halleluja. Unser Gott ist ein übernatürlicher Gott. Die Herrlichkeit Gottes ist durch und durch übernatürlich. Das Leben in der Herrlichkeit ist ein durch und durch übernatürliches Leben. Kein natürliches Leben. Und da bist du jetzt zu Hause. Und jetzt gehst du nicht mehr raus da. Du weigerst dich jetzt, irgendwelche anderen Gedanken zu denken, sondern du machst dir bewusst, jawohl, ich gehe auf dem Wasser. Halleluja. Und alles ist gut. Ich gehe auf dem Wasser und alles ist gut. Weißt du nicht, ich gehe auf dem Wasser und alles ist wackelig. Sondern ich gehe auf dem Wasser und alles ist gut. Weißt du, der sicherste Ort, auf dem du sein kannst als Christ, ist auf dem Wasser mit Jesus. Da, wo Jesus dich hinbefohlen hat. Da, wo Jesus dich hinruft. Da, wo Jesus dich hinführt. Und ich sage dir, das ist immer eine Position irgendwo auf dem Wasser. Weißt du, der See Genezareth ist groß, da haben wir alle Platz. Da sind genug Stehplätze auf dem Wasser. Und ich war jetzt da und ich habe gesehen, sind noch einige frei. Also, nimm deinen Platz ein auf dem Wasser. Nimm deinen Platz ein, wirklich als Herrlichkeitslebensschüler, als ein Jünger der Herrlichkeit Gottes, als ein Jünger der Wolken- und Feuersäule, als ein Jünger dieses übernatürlichen, verherrlichten Herrn, der dich führt, übernatürliche Herrlichkeitswege. Nimm deinen Platz ein, jetzt ist deine Zeit. Weißt du, herzlichen Glückwunsch, dass du dabei bist in dieser Schule. Weil hier werden, so hat Gott es mir gesagt, hier werden übernatürliche Wunderwirker, Herrlichkeitsträger ausgebildet, die ein ganzes Jahrhundert mit diesem übernatürlichen Leben und der Herrlichkeit Gottes prägen werden, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt. Amen. Also kannst du dich mal selber beglückwünschen. Sag's mal, super, dass du dabei bist. Und jetzt kannst du noch jemand anders beglückwünschen und kannst du dem auch sagen, herzlichen Glückwunsch, dass du dabei bist. Halleluja. Halleluja. Und Vater, wir danken dir für all die jetzt schon fast 250 Herrlichkeitslebensschüler, die du hier in diese Schule gezogen und geführt hast, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass sie dieses Land, dass sie Deutschland, dass sie Österreich, dass sie die Schweiz und darüber hinaus, weil du wirst noch viele, viele auch aus anderen Nationen dazuführen, Herr. Tausende wirst du dazuziehen, Herr. Eine Bewegung von Herrlichkeitsträgern, eine Bewegung von Wunderwirkern, eine Bewegung von Söhnen und Töchtern Gottes, die sich entschieden haben, nicht mehr natürliche Wege einfach zu gehen, nicht mehr einfach nur natürliche Christen zu sein, sondern wirklich übernatürliche Herrlichkeitssöhne, Herr. Halleluja, wir preisen dich dafür. Wir preisen dich, dass wir in dieser Zeit leben dürfen. Und wir danken dir, Herr, dass du es tust, Herr. Du hast das gute Werk begonnen und du wirst es auch vollenden bis zum Tag deiner Wiederkunft. In Jesu Namen. Halleluja. Oh, bist du begeistert von deinem Herrn? Halleluja. Also ich bin begeistert von Jesus. Danke, Jesus. Oh, du bist wunderbar. Du bist herrlich. Halleluja. Halleluja. Oh, so gut. Oh, spürst du, seine Engel sind auch hier. Das ist wirklich die Gegenwart. Weißt du, immer wenn die Herrlichkeit Gottes sich manifestiert, sind die Engel immer nicht weit. Seine Gegenwart ist hier. Halleluja. Der Himmel ist hier. Der Raum der Herrlichkeit ist offen. Und darin bewegst du dich. Halleluja. Und wenn du jetzt zum Platz gehst, dann gehst du nicht mehr auf einem natürlichen Weg zum Platz, sondern du gehst auf einem Herrlichkeitsweg zum Platz. Damit sage ich jetzt nicht, dass du 3 Runden drehen musst, aber in deinem Bewusstsein, verstehst du, gehst du auf einem Herrlichkeitsweg. Weil das sind die Wege, die Gott dich führt. Das sind die Wege, die Gott dich leitet. Also geh auf deinem Herrlichkeitsweg. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Wir haben die letzten Wochen bereits gesehen, wie entscheidend wichtig für diesen Wandel in der Herrlichkeit unser Bewusstsein ist. Wie entscheidend wichtig es ist, dass dein Bewusstsein geprägt ist, nicht von dem, was du siehst, hörst, riechst, schmeckst oder fühlst, sondern von dem, was das Evangelium für dich vollbracht hat und bewirkt hat. Für dem, was durch das Evangelium für dich geschehen ist. Weißt du, es ist eine Sache zu wissen, was im Evangelium steht oder was da geschehen ist oder was das alles beinhaltet. Und es ist eine andere Sache, ein Bewusstsein im Geist davon zu haben. Ein Bewusstsein, wir haben gesagt, es gibt 4 W-Fragen. Ein Bewusstsein oder anders ausgedrückt, es gibt 3 entscheidende Punkte, um die es geht. Ein Bewusstsein davon, was Jesus für dich getan hat. Ein Bewusstsein davon, was er aus dir gemacht hat und ein Bewusstsein davon, was er jetzt durch dich tun möchte. Und damit werden 4 W-Fragen beantwortet, die habe ich auch schon gesagt, nämlich die erste Frage ist, wer bist du in Jesus? Und wir haben die letzten Male, oder vor 2 Wochen, es ist ja schon länger her, ich war jetzt 3 Wochen nicht da. Ja, also das letzte Mal vor 3 Wochen in der Schule, so muss ich sagen, ja. Also ich war nur 11 Tage nicht da, aber vor 3 Wochen war ich das letzte Mal in der Schule. Okay. Also ist schon ein bisschen länger her, aber ist ja egal. Wir haben gesehen, dass in dem Moment, wo Jesus Christus auferstanden ist aus den Toten, da bist du als neuer Mensch mit ihm auferstanden. Da bist du als ein echter, nicht als ein Adoptierter nur, sondern als ein echter, wirklicher Sohn in der gleichen Wesensklasse wie Jesus Christus selber mit ihm auferstanden. Er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Amen. Wir haben gesehen, dass du in der Auferstehung von Jesus mit ihm neu geschaffen wurdest. Eine neue Schöpfung wurdest. Ja? Und wir haben gesehen, dass in dem Moment, wo Jesus auferstanden ist und er seinen Heiligen Geist an Pfingsten reingesandt hat in die Gemeinde, dass er uns dadurch all das gegeben hat, was in Psalm 103, Vers 1 bis 5 bereits vorausgesagt ist, nämlich Vergebung der Sünden, Heilung der Krankheiten, Befreiung der Gebundenen, Wohlergehen, also Wohlstand, Wohlergehen und sogar Verjüngung. Ja. Halleluja. Sag mal zu deinem Nachbarn, du gehst auf den jüngsten Tag zu. Du wirst ständig jünger. Und wir sind dann das letzte Mal, in der letzten Stunde, die ich gemacht habe, sind wir dann an den Punkt gekommen, dass wir gesehen haben, und das ist so entscheidend, dass wir wirklich das volle Evangelium verstehen. Weil das volle Evangelium war erst erfüllt, nachdem Jesus Christus nicht nur auferstanden war, sondern nachdem er aufgefahren war in den Himmel, sich zur Rechten des Vaters gesetzt hat und von dort her den Heiligen Geist gesandt hat. Und in dem Moment, wo er den Heiligen Geist gesandt hat, sind wir mit ihm versetzt worden im Geist in dieselbe Position, in der er jetzt ist. Amen. Epheser 2, Vers 6, er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in himmlischen Welten. Weißt du, wenn du morgens aufstehst, könntest du als erstes sagen, nur mal so ein kleiner Tipp, als erstes sagen, anstatt dass du sagst, oh, müde oder was auch immer, oh, wo ist der Kaffee oder so, könntest du auch als erstes sagen, Halleluja, ich bin im Himmel. Ja. Wie wäre das? Da springst du ganz anders aus dem Bett raus. Das ist ein hohes Niveau von Leben im Geist. Amen. Wenn du aufwachst, dich dafür entscheidest, du sagst, Halleluja, ich lebe im Himmel. Ich behaupte nicht von mir, dass ich das schon jeden Morgen tue. Aber sag mal, es passt, oder es wird immer besser mit dir. Hebräer 2, Vers 10 ist eine der Schlüsselbibelstellen für dieses Leben in der Herrlichkeit, wo es heißt von Jesus, Hebräer 2, Vers 10 heißt es, denn es geziemte ihm, um dessen Willen alle Dinge und durch den alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit führte. Den Urheber ihrer Rettung durch Leiden vollkommen zu machen. Mit anderen Worten, indem Gott Jesus durch sein Leiden vollkommen gemacht hat, hat er damit den Weg dafür frei gemacht, um uns in dieses Herrlichkeitsleben hineinzuführen. Der Heilige Geist kam herab und wir sind aufgestiegen. Amen. Sag mal, ich bin aufgestiegen. Jesus, als er hier über diese Erde ging, war mit beiden Beinen auf der Erde und gleichzeitig im Geist im Himmel. Und so wie er ist, so bist du in dieser Welt. Amen. Du lebst jetzt ein Leben intronisiert zur Rechten des Vaters. Das Leben, weißt du, wir müssen wegkommen von diesem einfachen Bewusstsein, okay, ich bin jetzt einfach ein Christ. Weißt du, das ist schön, dass du ein Christ bist, aber unter Christ versteht man so viel. Unter Christ versteht man, ja, ich bin der Angehörige dieser Weltreligion des Christentums. Aber es gibt 2 Milliarden Christen auf der Welt, aber und naja, sagen wir mal so, ich spreche mal lieber im Glauben, ich sag, diese 2 Milliarden werden immer mehr erkennen, wer sie wirklich sind in Christus. Amen. Und ich sag dir, wenn wir nicht nur 2 Milliarden Anhänger einer Weltreligion haben, sondern wenn wir wirklich 2 Milliarden intronisierte Söhne und Töchter auf diesem Planeten bereits hätten, dann wäre diese Welt schon vollkommen verändert. Amen. Und deswegen ist es wichtig, dass du in deinem Bewusstsein dich erheben lässt vom Wort Gottes. Jesus, ich habe es das letzte Mal schon gesagt, und das ist heiß, ne? Für manche vielleicht noch, haben das vielleicht noch nie so gehört, aber letztendlich ist es so, durch die Tatsache, dass Jesus vor 2000 Jahren dieses Erlösungswerk vollbracht hat, haben wir im neuen Bund, im Zeitalter des neuen Bundes, den er für uns geschnitten hat, haben wir es jetzt tatsächlich geistlich gesehen noch besser, als Jesus es hatte, als er selber über diese Welt ging. Unsere geistliche Position ist noch besser. Jesus war zwar vollkommen mit dem Vater verbunden, er war ohne Sünde, er war eins, die Herrlichkeit Gottes war auf ihm, der Geist Gottes war in ihm und so weiter. All das war alles der Fall. Aber was er nicht hatte, er hatte keinen einzigen um sich herum, der von neuem geboren war. Mit anderen Worten, er war der einzige Herrlichkeitsträger. Er konnte nicht auf eine Atmosphäre in seinen Meetings, weißt du, die Jesus-Meetings, ich war jetzt da auf dem Berg der Seligpreisungen zum Beispiel, ja, da war ein Jesus-Meeting auf dem Berg der Seligpreisungen. Weißt du, bei den Jesus-Meetings, als er über diese Erde ging, da gab es einen Herrlichkeitsträger, nämlich Jesus Christus, und drumherum lauter geistlich tote Menschen, inklusive seinen engsten Nachfolgern. Und bei den meisten Dingen, die Jesus so redete, sagten die nur, wovon redet er eigentlich? Verstehe ich nicht. Und dann, wenn dann wieder ein Wunder passiert ist, wenn er wieder ein Wunder getan hat, wenn er wieder ein Geheilt hat, dann sind sie wahrscheinlich wieder aufgewacht und gesagt, oh ja, stimmt, das muss der Messias sein. Weil das war das Einzige, was sie verstehen konnten. Sie konnten sehen, okay, der war taub, jetzt hört er wieder. Der war blind, jetzt sieht er wieder. Das konnten sie verstehen. Aber was Jesus ihnen versuchte beizubringen, was Jesus ihnen sagte, konnten sie nicht wirklich verstehen. Sie verstanden es erst, als der Heilige Geist an Pfingsten in sie hineinkam. Mit anderen Worten, sie verstanden es erst, als das Erlösungswerk wirklich komplett vom Kreuz bis zum Thron vollbracht war. Das Erlösungswerk reicht vom Kreuz bis zum Thron. Es ist nicht beendet mit der Auferstehung. Allein die Tatsache, dass Jesus auferstanden ist, hätte uns noch nicht verändert. Schau, Jesus ging über die Erde. Natürlich haben sie die Jünger gefreut, als er auferstanden war. Juhu, der Meister lebt. Und dann haben sie gedacht, na, was machen wir jetzt? Sie sagen, okay, wird er uns jetzt doch helfen, die Römer vielleicht rauszuwerfen? Oder was macht er jetzt? Also sie waren deswegen selber noch nicht wirklich verändert. Sie hatten neue Hoffnung geschöpft. Natürlich, sie waren begeistert. Wow, unser Herr ist auferstanden. Was passiert jetzt? Aber die eigentliche Transformation konnte erst geschehen, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren war, sich zur Rechten des Vaters gesetzt hat, dort einen Ort für uns geschaffen hat im Geist und den Heiligen Geist gesandt hat, sodass wir mit ihm jetzt aus dieser Position leben können. Halleluja. Weißt du, Jesus, der einzigartige Sohn Gottes, wurde Menschensohn, deswegen hat er sich ja immer Menschensohn genannt. Er wurde ein Menschensohn gegeben unter die Mächte und Gewalten sozusagen dieser Welt, unter die Begrenzungen dieser Welt, hat die Herrlichkeit des Vaters aufgegeben, Philipper 2, 5 bis 11, hat die Herrlichkeit des Vaters hinter sich gelassen. Johannes 17, 5 sagt er dann übrigens kurz bevor er das Werk vollbringt, sagt er dann, Vater, jetzt gibst du mir die Herrlichkeit wieder, die ich bei dir hatte. Vor Grundlegung der Welt. Und dann sagt er in Johannes 17, 22, sagt er dann von dieser Herrlichkeit, die der Vater ihm wiedergeben würde, in dem Moment, wo er auffahren würde in den Himmel, sagt er von dieser Herrlichkeit und diese selbe Herrlichkeit habe ich ihnen gegeben. Meinen Jüngern. Mit anderen Worten, Jesus gab seine Herrlichkeit auf, damit wir sie bekommen könnten. Er hätte sich das Ganze auch sparen können. Verstehst du, er hätte einfach da bleiben können und sagen können, wow, so toll in der Herrlichkeit Gottes. Was soll ich mir diese 33 Jahre auf der Erde geben? Und dann noch mit diesem Ende, scheinbar. Amen. Aber das Wort Gottes sagt, um der vor ihm liegenden Freude willen hat er das Kreuz erduldet. Und jetzt darfst du dreimal raten, was die vor ihm liegende Freude war. Manche sagen ja, es war die Herrlichkeit Gottes, aber dann frage ich dich, dann hätte er das Ganze auch nicht tun müssen, weil er hatte ja vorher schon die Herrlichkeit Gottes. Also was ist die vor ihm liegende Freude? Was hat sich verändert durch sein Werk? Du, ich, du und ich, wir sind die vor ihm liegende Freude gewesen. Für uns hat er das Ganze getan. Verstehst du? Wir waren die vor ihm liegende Freude. Diese ganze Selbstentäußerung vom Thron des Vaters her runterzukommen auf diese Erde, als einziger Herrlichkeitsträger über diese Erde zu gehen. Übrigens, mal nur eine kleine Vermutung. Ich könnte mir denken, das ist auch der Grund, warum der Dienst von Jesus nicht länger als 3, 3,5 Jahre ging. Weil ich wäre wahrscheinlich länger, wäre es wahrscheinlich noch schwerer zu ertragen gewesen. Verstehst du, als einziger. Weißt du, wir haben viel bessere Voraussetzungen. Amen. Wir sind nicht nur einer. Ja. Halleluja. Sag mal, wir sind viele. Amen. Das heißt, wenn du hier sitzt, weißt du, ist die Herrlichkeit Gottes in dir, sie ist auf dir, sie ist um dich herum, aber sie ist auch in deinem Nebenmann und in deiner Nebenfrau und auf deinem Nebenmann und sie ist hier im ganzen Raum, weil wir alle dieser Herrlichkeit Gottes glauben. Weil wir glauben, dass wenn 2 oder 3 versammelt sind in seinem Namen, dann ist er mitten unter uns. Ja. Deswegen haben wir eine Atmosphäre der Herrlichkeit. Weißt du, nicht eine Atmosphäre von Unglauben und von Zweifel oder von fleischlichen Gedanken, so wie Jesus das die ganze Zeit um sich herum hatte. Weißt du, immer wenn er wieder irgendwas gesagt hat, haben sie schon wieder gedacht. Gerattert. Oh, wie meint er jetzt das? Was ist jetzt das? Weißt du, dann sagt er, der Menschensohn muss leiden und so weiter von den hohen Priestern überliefert werden. Und dann kam sofort der Petrus und hat gesagt, das darf auf keinen Fall geschehen, Meister. Schon wieder in die Parade gefahren. Wenn er gesagt hat, hey, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben, dann waren die Pharisäer auf der Stufe, oder? Und sagten, wie kann der sowas sagen? Weißt du, ständig um ihn herum. Weißt du, ständig war diese Atmosphäre der toten Menschen um ihn herum. Der geistlich Toten. Weißt du, da kannst du noch viel mehr eigentlich die Liebe von Jesus ermessen, dass er das alles auf sich genommen hat, nur für uns. Halleluja. Ich würde sagen, gib mir mal einen Sonderapplaus. Ne? Halleluja. Danke, Jesus. Weißt du, er hätte sich das alles schenken. Weißt du, mir war das so bewusst, als ich jetzt in Kapernaum war, das war ja der Ort, an dem die ganze Sache losging, die Jesusbewegung damals, begann ja in Kapernaum. Das war der Ort, an dem er seine ersten Predigten gehalten hat. In der Synagoge haben die ersten Dämonen geschrien, dort hat er die ersten Kranken geheilt und so weiter und so fort. Dort hat es alles begonnen, das ganze Dorf kam in Aufruhr. Ja? Und da wurde mir so bewusst, ich habe so gesagt, Jesus, ich bin dir so dankbar, dass du nicht in diesem Dorf geblieben bist. Amen. Ich bin dir so dankbar, dass du weitergegangen bist. Weißt du, wenn Jesus gewollt hätte, hätte er zu dem Zeitpunkt locker sagen können, hey, hier sammle ich meine Jünger, hier machen wir eine kleine Gruppe auf, hier machen wir eine Gemeinde auf, super, haben eine gute Zeit und so weiter und ihr anderen, ihr könnt mich mal alle. Aber weißt du, Jesus ist durchgegangen. Er ist den ganzen Weg bis zum Ende gegangen. Er wusste, ich muss ganz Israel in Aufruhr bringen. Nicht nur Kapernaum. Kapernaum war auch schon in Aufruhr. Und weißt du, er hätte ohne weiteres hätte er sich da etablieren können. Und dann hätten irgendwann mal wären seine Kritiker mehr und mehr verstummt und dann hätte er da einfach so sich etablieren können und ich sag mal, eine neue Sekte aufmachen. Ja, kein Problem. Aber weißt du, er hat es nicht gemacht. Er wusste, ich muss weiter. Ich muss dieses Erlösungswerk vollbringen zu jedem Zeitpunkt. Weißt du, das musst du dir geben. Zu jedem Zeitpunkt war Jesus 100% frei, Nein zu sagen zum nächsten Schritt. Auch in Gethsemane. War vollkommen frei. Weißt du, in Gethsemane hätte er locker sagen können, Vater, das wird mir jetzt zu heiß. Ich gehe mal kurz über den Ölberg rüber nach Bethanien. Da lasse ich mich nochmal von Martha und Lazarus verpflegen und dann ab in die Wüste oder Richtung Jordanien oder sonst irgendwo. Kein Problem, verstehst du? Damals gab es noch keine Geheimdienste oder irgendwas, die ihn da hätten groß finden können. Weißt du, der hätte einfach abdüsen können. Aber er sagte, nein, Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Das heißt, freiwillig, weißt du, wie kostbar musst du sein für ihn? Wie kostbar muss es sein für ihn, dass tatsächlich Söhne und Töchter hervorkommen, die in seine Fußstapfen treten und Träger seiner Herrlichkeit sind hier auf dieser Erde? Das Weizenkorn musste in die Erde fallen und sterben, damit es nicht allein bleibt, sondern viel Frucht bringt. Nicht nur ein Sohn Gottes, sondern Millionen Söhne Gottes. Halleluja. Und du bist einer davon. Ist das nicht der Hammer? Du bist einer davon. Und jetzt hast du tatsächlich dieselbe Herrlichkeit, die Jesus im Himmel hat. Du bist verbunden mit derselben Herrlichkeit. Du bist versetzt mit ihm an dieselben himmlischen Orte wie er. Du hast dieselbe Herrlichkeitsatmosphäre zur Verfügung, die er jetzt im Himmel hat. So wie er ist, so bist du jetzt in dieser Welt. Das ist interessant, es steht nicht so, wie er war, sind wir jetzt in dieser Welt. Weißt du, es steht nicht da, bewusst nicht. Weißt du, es steht nicht da, so wie Jesus in Kapernaum war, so sind wir jetzt in Filderstadt. Oder so wie Jesus in Bethsaida war, so sind wir jetzt, was weiß ich, in Feigen oder wo auch immer. Sondern so wie er jetzt im Himmel ist, so wie er jetzt in der Herrlichkeit Gottes ist, so sind wir in dieser Welt. Römer 8, ich habe es das letzte Mal vorgelesen, Römer 8, 29. Wen er aber gerechtfertigt hat, den hat er auch verherrlicht. Sag mal, ich bin verherrlicht. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Du bist jetzt tatsächlich, weißt du, das ist vollkommen egal, was dein Fleisch dir vielleicht manchmal sagt. Dein natürlicher Mensch. Weißt du, dein natürlicher Mensch, der sagt manchmal, verherrlicht, wo bin ich hier verherrlicht? Fühlt sich alles überhaupt nicht verherrlicht an? Ich verherrlicht sitzen zur Rechten. Oh, es fühlt sich alles gar nicht himmlisch an. Ich fühle mich so runtergezogen. Weniger hochgehoben als runtergezogen. Aber weißt du, es ist vollkommen egal, was du mal zwischendurch fühlst, meinst, spürst oder glaubst zu spüren oder wie auch immer. Ist vollkommen uninteressant, weil die Realität im Geist steht fest. In dem Moment, wo du den Heiligen Geist aufgenommen hast, wo du Jesus in dich reingelassen hast, der Heilige Geist in dich reingekommen ist, in dem Moment ist es passiert. Hey, Teufel, du kommst zu spät mit deinen Lügen. Teufel, du kommst zu spät mit deinem Wurmbewusstsein. Teufel, du kommst zu spät mit deinem Schwächebewusstsein. Teufel, du kommst zu spät mit deinen komischen Gedanken, die du mir machen möchtest. Du kommst zu spät mit deiner Verdammnis und mit deiner Anklage und was auch immer. Du kommst zu spät. Bei mir ist es schon vollbracht. Vor 2000 Jahren ist es schon passiert. Ich bin mit Christus verherrlicht. Ich sitze mit ihm zur Rechten des Vaters. Ich bin intronisiert im Himmel und ich lebe dieses intronisierte Leben von oben nach unten. Weißt du, intronisiert leben heißt von oben nach unten leben. Nicht von unten nach oben. Zu viele Christen leben noch von unten nach oben. O Heiland, reiß den Himmel auf. Wir sind hier unten, wir armen Würmer. Heiland, reiß den Himmel auf, damit etwas von den Segnungen des Himmels auf uns herabregnen möge. Amen. Ja, so sind ja oft die Gebete. Verstehst du, von unten nach oben. Herr, was können wir hier auf der Erde noch besser machen, damit mehr vom Himmel hier runterkommt? Ich sag dir, der Ansatz des Evangeliums ist vollkommen entgegengesetzt. Der Ansatz ist, du bist schon da. Amen. Du bist schon da, du bist schon oben, du sitzt bereits, du thronst bereits. Der, der im Himmel thront, lacht, heißt es. Das heißt, du hast gut lachen. Du schaust von oben runter und du bist bestimmt, von oben zu herrschen. Wenn nun durch die Übertretung des einen, Römer 5, Vers 17, der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen haben. Wer ist das hier alles? Also, dann werden die herrschen im Leben durch den einen, nämlich Jesus Christus. Amen. Das heißt, dein Leben ist jetzt ein Herrscherleben. Der Geist in dir herrscht und regiert. Weißt du, das Geniale ist, ich habe es gerade schon versucht auszudrücken, aber ich muss dir das noch deutlich machen, es ist wirklich vollkommen egal, wie du dich fühlst. Das ist die Realität. Amen. Du bist dieser mächtige Sohn. Du bist dieser mächtige Herrlichkeitsträger. Du sagst jetzt, ja, aber wenn ich jetzt gestern schwer gesündigt habe, bin ich dann immer noch dieser Herrlichkeitsträger? Ja, natürlich, wenn du nicht Jesus rausgeschmissen hast aus dir, bist du es immer noch. Weißt du, da musst du schon die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen haben, damit das nicht mehr der Fall ist. Du musst dem Heiligen Geist gesagt haben, ab mit dir. Aber wer wäre so dumm, he? Vor allen Dingen, und manchmal haben ja Leute Angst, dass sie die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen haben. Dann sage ich immer, ja, also solange du auch noch Angst hast, dass du die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen hast, hast du sie mit Sicherheit nicht begangen. Weil das ist ja gerade die Sünde gegen den Heiligen Geist, die dich so verhärtet, dass dir alles egal ist. Das ist nur so nebenbei, ja. Aber, weißt du, egal, du kannst Fehler machen. Natürlich machst du Fehler. Dein Fleisch macht manchmal Fehler. Dein Fleisch ist noch nicht vollkommen. Im Gegensatz zu Jesus, als er hier über diese Erde ging, bist du noch nicht in deinem natürlichen Menschen nicht von dir aus sündlos, sondern du bist nur sündlos geworden durch seine Natur. Aber solange du gemäß seiner Natur lebst, kannst du auch gar nicht sündigen. Die entscheidende Frage ist also auch hier wieder die Frage des Bewusstseins. Manche denken, Christen sündigen weniger, wenn sie die Sünde mehr bekämpfen. Ich sage dir, ich habe es auch probiert. Und ich habe es viele probieren sehen. Und meistens funktioniert es nicht. Aber was funktioniert es, wenn du ein anderes Bewusstsein hast, wer du bist, wirst du bestimmte Dinge gar nicht mehr tun, weil sie nicht zu dir gehören. Weißt du, ein König wird bestimmte Dinge nicht tun, weil er ein König ist. So einfach. Einer, der die Gerechtigkeit Gottes ist in Christus, wird bestimmte Dinge nicht mehr tun, weil er die Gerechtigkeit Gottes ist in Christus. Amen. Wenn du ständig mit dem Bewusstsein rumläufst und sagst, oh, ich bin ein Sünder, ich bin ein Sünder, ich bin ein Sünder, rate mal, was dann passiert, da wirst du wahrscheinlich mehr sündigen. Deswegen ist es so wichtig, welches Bekenntnis du sprichst. Deswegen ist es so wichtig, was du glaubst. Deswegen ist es so wichtig, welches Bewusstsein du hast. Wenn du ständig sagst, ja, ich bin Sünder, ja, oder dann gibt es diese Twitter-Sache, das hat ja der Luther dann gelehrt. Ich glaube, dass der Luther viele Dinge, wichtige Dinge erkannt hat, ganz starke Dinge, aber an dem Punkt ist er einfach nicht klar genug mit dem Wort gegangen, indem er gesagt hat, ja, wir sind gleichzeitig Sünder und gerecht. Das Problem ist, dass es nicht geht. Du kannst nicht gleichzeitig Sünder und gleichzeitig gerecht sein. Entweder du bist Sünder oder du bist gerecht. Und das Wort Gottes ist ganz klar. Er sagt, Jesus Christus wurde für uns zur Sünde, damit wir was würden? Die Gerechtigkeit Gottes würden, also nicht damit wir Sünder und gleichzeitig gerecht würden, steht nicht da, sondern damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Wenn du also jetzt ein Bewusstsein hast der Gerechtigkeit Gottes, rat mal, was dann hervorkommt, immer mehr Gerechtigkeit. Amen. Wenn du mit dem Bewusstsein durch die Welt gehst, ich bin der Gerechte, dann kannst du gar nicht, du kannst gar nichts Ungerechtes tun, weil du bist der Gerechte. Das passt nicht zu dir. Sobald du etwas versuchen würdest zu tun, was ungerecht ist, würde etwas in dir, da würde etwas kratzen mit deinem Bewusstsein. Weißt du, wann Christen in Sünde fallen, wie man so schön sagt? Sie fallen dann in Sünde, wenn sie niedergedrückt sind vor lauter Minderwertigkeit, Verdammnis, Schwäche, Visionslosigkeit, nicht wissen, wer sie sind, dann neigen sie zur Sünde. Und das müssen wir ändern. Amen, ein neues Bewusstsein. Sag mal, ein neues Bewusstsein. Weißt du, jemand hat mal gesagt, der Teufel bewegt sich an trockenen Orten. Wenn du voll fett in dem Bewusstsein stehst, wow, ich bin der geliebte Sohn des Vaters, Träger seiner Herrlichkeit, König und Priester. Ich bin der, durch den Gott jetzt in dieser Zeit diese Welt verändert. Nicht nur ich, auch die anderen, aber alle, die dir das glauben. Ich bin einer von denen, auf die es jetzt ankommt in dieser letzten Zeit. Ich bin einer von denen, die das haben, was es braucht, um den Teufel so richtig Morris zu lehren hier in dieser Welt. Also wenn du dieses Bewusstsein hast und der Teufel kommt von ferne und bietet dir irgendwie so einen minderwertigen Kokolores von Sünde an, dann sagst du mir, für dieses Linsengericht gebe ich meine Berufung nicht ab. Das ist mir nicht wert, verstehst du? Egal, wie es mein Fleisch kitzelt, mag vielleicht. Aber ich sag dir eins, je mehr du in diesem Bewusstsein lebst, umso weniger kitzelt dich die Sünde überhaupt noch. Die kommt von ferne und du sagst dann, ach, komm. Verstehst du? Ja, lass die Schweine die das Schweinefutter essen, aber die Söhne essen was anderes. Amen. Was essen die Söhne? Das Wort Gottes. Amen, sie essen das Wort Gottes. Weißt du, wie kommt Leben im Geist hervor? Wie kommt Leben in dieser neuen Realität hervor? Du kannst es sehen, weißt du, was ich dir predige, du merkst es ja, ist eine ganz andere Ebene. Und bei manchen von euch springt vielleicht das an, wo du sagst, das fühlt sich bei mir in meinem Leben ja noch gar nicht so an, oder so habe ich mich noch gar nicht gesehen, oder ich weiß auch nicht, ist das nicht ein bisschen hochgegriffen hier? Also der redet doch hier immer, ich bin doch immer noch ein Mensch oder so irgendwas, weißt du? Wovon ich dir rede, ist eine geistliche Realität. Amen. Deswegen sagt Paulus, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Es ist eine geistliche Realität. Das heißt, es ist eine Realität, die höher ist als dein Verstand, höher ist als dein natürliches Gefühl, höher ist als das, was dir anerzogen ist, höher ist als das, was du vielleicht bisher gehört hast und höher ist als das, was die Welt dir da draußen die ganze Zeit signalisiert. Und Paulus sagt dir einfach, hey, entscheide dich für dieses Leben im Geist. Entscheide dich bewusst gegen dieses Leben nach deinen Sinnen. Weil die sagen dir heute so und morgen so. Vielleicht gehst du heute Abend hier raus, ich hoffe es, dass du heute Abend hier rausgehst und sagst, wow, ich bin ein mächtiger Sohn und ich kann Bäume ausreißen. Teufel, wo bist du? Ich hau dich aus dem Weg. Amen? Ja, so sollten wir sein. Aber morgen früh wachst du vielleicht auf und fühlst irgendwie deinem Körper, stehst auf und denkst, oh, da knackt's da hinten und oh. Und denkst, oh, bin ich wirklich so mächtig, bin ich wirklich so stark? Weißt du, und dann kommt's drauf an, für welche Ebene du dich entscheidest. Amen. Für welche Ebene du dich entscheidest. Die Ebene des Geistes oder die Ebene des Fleisches? Die Ebene des Geistes ist die Ebene des Wortes. Weil der Geist glaubt, was das Wort sagt. Der Geist glaubt, was das Wort sagt, dass du bist. Der Geist glaubt, wer das Wort sagt, dass du bist. Der Geist glaubt, der Geist glaubt, dass du das hast, was das Wort sagt, dass du hast. Der Geist glaubt, dass du dahin versetzt bist, wo das Wort sagt, dass du hinversetzt bist. Und er stellt es nicht in Frage durch das Natürliche. Amen. Und weißt du, der Geist, und jetzt müssen wir jetzt auch nochmal kurz definieren, der Geist ist in dem Fall nicht der Heilige Geist. Amen. Sondern wenn Paulus davon spricht, von dem Geist, dann spricht er oder wandelt im Geist, dann spricht er von deinem, von neuem geborenen Geist. Dann spricht er von deinem neuen Leben, in dem natürlich der Heilige Geist lebt und der Heilige Geist erleuchtet es. Aber du bist Geist, du bist ein geistliches Leben, du bist Geist, wiederholen wir nochmal, du bist Geist, du hast eine und du wohnst in einem. Gut, niemand hat Haus gesagt. Okay. Okay, also, du bist Geist. Bevor Jesus Christus in deinen Geist kam, war dein Geist tot. Der war tot. und du warst dazu verdammt, gemäß den Gefühlen, dem Willen, den Gedanken deiner Seele und deines Körpers zu leben. Jetzt aber durch Jesus Christus ist dein Geist lebendig geworden und der Heilige Geist lebt in ihm. Und dieser von neuem geborene Geist, von dem sagt Paulus in 1. Korinther 2,16, das kannst du dir aufschreiben, 1. Korinther 2,16 heißt es, wir aber haben Christi Sinn. Da spricht er nicht von deinem Fleisch, sondern da spricht er von deinem Geist. Dein von neuem geborener Geist hat den Sinn Christi. Sag mal, ich habe den Sinn Christi. Das heißt mit anderen Worten, ich habe die Gedanken, die Christus denkt. Ich habe die Gefühle, die Christus fühlt. Und ich habe den Willen, den Christus hat. Ich habe das. Verstehst du? Was wir hier tun in der Glory Life Schule, muss ich dir auch nochmal sagen, ist nicht, weißt du, wir klatschen dir nicht von außen irgendwie ein Bewusstsein dran, indem wir sagen, hey, schau mal, das bist du und schau mal, so bist du und so und so und so und so, einfach nur von außen. Sondern was wir in Wirklichkeit tun ist, wir sprechen den Geist, den Jesus bereits in dir von Neuem zur Geburt gebracht hat, deinen neuen Geist an, der all das, was wir hier predigen, eh schon die ganze Zeit weiß. Der das alles schon weiß, verstehst du? Das ist der Hammer, der weiß das, der weiß das. Das ist in ihm drin, der kann gar nicht an, der weiß es. Hey, ja, ich bin dieser mächtige Sohn. Der weiß, jawohl, alles ist mir möglich. Der weiß, jawohl, ich bin von Neuem geboren. Das heißt ja, der Heilige Geist, oder nee, der Geist gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Söhne Gottes sind. Amen. Das heißt, der weiß das alles, alles ist in ihm drin. Der weiß, dass er versetzt ist an himmlische Orte. Weißt du, dein Geist weiß, dass du im Himmel bist. Wenn du also morgens aufstehst und bekennst, wow, ich bin im Himmel, dann lässt du eigentlich nur deinem Geist die Vorfahrt. Du lässt deinem Geist die Vorfahrt anstatt deiner Seele. Und darum geht's. Darum geht's. Das Wort Gottes wird dir gegeben, deinem Geist gegeben, damit dein Geist gestärkt wird und die Oberhand gewinnt und die Vorfahrt sich nimmt über deine Seele und über deinen Körper. Und das nennt man Erneuerung des Sinnes. Amen. Ich weiß nicht, ob du es richtig nachvollzogen hast schon, aber du wirst es in der Schule noch öfters hören. Weil das ist ja ein ganz entscheidender Unterschied. Es ist ein entscheidender Unterschied, das größte Verständnis bisher im Leib Christi ist immer noch das, ja, wir erziehen die Leute sozusagen in eine bestimmte Richtung, indem wir ihnen sagen, hey, mach das so, mach das so, mach das so, im Wort steht so und so und so. Und das ist nicht verkehrt, verstehst du? Nur die Wahrheit ist die, und deswegen hat es immer nur begrenzte Wirksamkeit, wenn du das so tust. Du kannst sagen, okay, schau mal, wenn du jetzt nicht mehr rumhurst zum Beispiel, das entspricht dem Wort Gottes, also mach das jetzt einfach so. Und manche Leute haben einfach die Kraft zu sagen, ja, okay, dann mache ich es jetzt nicht mehr. Und es ist ja gut, es ist ja schön, es ist ja besser, ohne das zu leben, als damit. Ja? Aber es kommt an eine gewisse Grenze. Warum? Weil du nie weiter gehen kannst, als dein Bewusstsein ist. Wenn du dich immer noch für einen schwachen, unter die Elemente dieser Welt versklavten Menschen hältst, dann ist nur eine Frage der Zeit, bis irgendwas von außen wieder Oberhand gewinnt. Wenn du aber dir bewusst bist, wer du bist in Christus, wenn du dir bewusst bist, wer du als neuer Mensch, als Sohn Gottes, als neu geschaffenes Wesen bist, wie ich am Anfang gesagt habe, nicht einfach nur irgendein Christ, sondern ein mächtiger Sohn Gottes. Wenn du dir dessen bewusst bist, dass du totale Herrschaft hast über jede Macht, jede Gewalt, jede Sünde, jeden Dämon, alles Menschliche, jeden Umstand, wenn du dir bewusst bist, dass du dieser Mächtige bist, weißt du, dann kann kommen, was will. Amen. Du kommst von oben. Und es ging schon im Zweiten Weltkrieg, ging es immer darum, wer hat die Lufthoheit? Wer kommt von oben? Amen. Wer hat die Lufthoheit? Ich sag dir, wer die Lufthoheit hat. Der Sohn in Jesus Christus. Der neu geschaffene Sohn in Jesus Christus, der hat die Lufthoheit. Mit anderen Worten, du bist neu geschaffen in Christus für die Lufthoheit. Du bist geschaffen für die Lufthoheit, die sofort sagt, hey, dieser Geist, abgeschossen, nicht zu mir, weg damit. Zu sehen, von ferne, diese Handlungsoption, nein, nicht meine. Amen. Oder dieses Angebot, das mir da gemacht wird, nein, uninteressant. Weil du siehst die Dinge von oben. Verstehst du, darum geht es. Es geht jetzt in dieser Zeit, und das ist das Neue, was Gott jetzt tut, und das ist das Reformatorische, was Gott jetzt tut. Das ist nämlich der Kern des Evangeliums. Der Kern des Evangeliums ist eben nicht nur, dass Jesus vor 2000 Jahren für dich Vergebung der Sünde bewirkt hat, sondern er hat vor 2000 Jahren einen ganz neuen Menschen aus dir gemacht. Ich sag mal, sogar nicht mal einfach nur einen Menschen, sondern er hat aus dir einen Gottessohn gemacht. In der gleichen Wesensklasse wie Jesus Christus selber. Amen. Er trat schon so auf, indem er sagte, hey, habe ich euch nicht gesagt, ihr seid Götter? Und da zitierte er Psalm 82, Vers 6, habe ich euch nicht gesagt, ihr seid Götter, Söhne des Höchsten seid ihr alle? Er trat schon so auf, dass sie sagten, hey, was macht der eigentlich, was will der eigentlich, macht er sich selbst zu Gott? Und Jesus sagte, habe ich euch nicht gesagt, ihr seid Götter, Söhne des Höchsten seid ihr alle? Mit anderen Worten, hat nicht Gott schon im Alten Testament vorausgeschattet, dass er die Menschen eigentlich in derselben Wesensklasse wie sich selbst geschaffen hat? Verstehst du, du machst Gott nicht seinen Thron streitig. Amen. Du bist auch nicht Gott und du bist auch nicht Jesus. Aber du bist in der gleichen Wesensklasse wie er. Du lebst intronisiert. Du bist mit den gleichen Möglichkeiten ausgestattet wie er im Himmel. Du bist mit der gleichen Herrlichkeit ausgestattet wie er im Himmel. Du bist der DNA nach 100% göttlich. Also schon am Anfang in der Schöpfung hat Gott gesagt, ich schaffe diesen Menschen nach meinem Bild. Das war immer die ursprüngliche Intention. Er hat nicht die Elefanten nach seinem Bild geschaffen. Sag mal zu deinem Nachbarn, Gott hat keinen Rüssel. Okay? Eieiei. Nein, er hat den Menschen dazu bestimmt, nach seinem Ebenbild geschaffen zu sein. Mit anderen Worten, er hat den Menschen dazu bestimmt, in derselben Wesensklasse zu spielen wie er selber. Und er hat Jesus Christus gesandt, um uns zu zeigen, was das bedeutet, aber um uns durch das Erlösungswerk noch mehr die Möglichkeit zu geben, all das, was Jesus Christus bereits getan hat hier auf dieser Erde, ebenfalls zu tun, außer dem Erlösungswerk natürlich, und sogar noch größere Dinge drüber hinaus. Gib dir mal das. Steht in Johannes 14, 12, gell? Da wird es jetzt wirklich problematisch, gell? Hier ist ja gesagt, jeder, der an mich glaubt, wird die Dinge tun, die ich tue, und noch größere drüber hinaus. Womit hängt das zusammen? Jetzt sind wir wieder am Anfang der Stunde. Es hängt damit zusammen, dass Jesus Christus vor 2000 Jahren seine Herrlichkeit aufgegeben hat und über diese Erde ging als alleiniger, einzelner Herrlichkeitsträger, um danach seine Herrlichkeit durch das vollbrachte Erlösungswerk zu multiplizieren in viele Söhne hinein, sodass sich ganze Wolken der Herrlichkeit bilden können, dass sich eine Atmosphäre der Herrlichkeit um uns herum bilden kann, dass Söhne sich verbinden können im Geist und eine Atmosphäre kreieren können, in der Dinge möglich sind, die vor dem Erlösungswerk noch nicht mal möglich waren. Ist der Hammer, das sind wir erst dabei, das zu entdecken. Ich werde die nächsten Wochen noch ein bisschen drüber sprechen. Ich werde über Arten von Wundern sprechen, die in dieser Herrlichkeit passieren, verstehst du? Von denen du nicht mal im Dienst von Jesus liest. Und das ist aber kein Problem, verstehst du? Weil manche sagen immer, ja, wenn ein Wunder nicht in der Bibel vorkommt, dann kann es nicht von Gott sein. Wo steht das geschrieben? Ich meine, wir müssen schon immer biblisch bleiben. Und biblisch gesehen, erstens mal steht drin im Johannes 21, dass Jesus viele Wunder getan hat, von denen überhaupt nichts geschrieben ist. Und zweitens steht geschrieben, Johannes 14, 12, dass diejenigen, die an ihn glauben, die Dinge tun werden, die er getan hat und noch größere darüber hinaus. Also irgendwohin müssen die Dinge ja bestehen. Also, sag mal zu deinem Nachbarn, da kommt was auf dich zu. Weißt du, die entscheidende Frage ist, womit beschäftigst du dich und womit füllst du dich? Woher ziehst du deine Inspiration? Paulus gibt einen ganz einfachen Tipp in Kolosser 3,16. Er sagt, lasst das Wort Christi reichlich in eurer Mitte wohnen. Ja? Mit anderen Worten, füll dich mit dem Wort Gottes. Deswegen bist du in dieser Schule. Weil du dich mit dem Wort Gottes füllst, das dir ein Bewusstsein baut und das dir ständig dieses Bild vor Augen hält dessen, was du eigentlich bist. Du bist es schon in deinem Geist. Dein Geist ist es schon. Ich sag dir, der weiß es. Manchmal widerstreitet die Seele. Manchmal widerstreitet die Gedanken, die Gefühle, die Umstände, das, was andere Leute dir sagen, streitet manchmal dagegen. Aber es ändert nichts an der Wahrheit. Und du hörst das Wort Gottes und plötzlich steht es in dir auf und sagt, wow, ja, das ist ja wirklich so. Das ist ja die Wahrheit. Ich habe immer vollkommenen Blödsinn geglaubt. Ich habe geglaubt, ich bin schwach, ich bin ein Wurm, ich bin arm, ich bin klein, der Teufel ist so mächtig. Weißt du, in wie viele Orte bin ich schon gekommen, wo Leute mir gesagt haben, weißt du, hier in diesem Ort, das ist die Hochbastion des Teufels. Da sind die Mächte der Finsternis geballt. Da ist die schlimmste Finsternis, die du dir nur vorstellen kannst. Ich weiß noch, als ich meinen Dienst begonnen habe, bin ich in ein Dorf gekommen, das hieß Immenhausen. Ziemlich klein. Manche kennen Immenhausen, das ist irgendwo zwischen Tübingen und Reutlingen. Und da kam ich dahin in einen Hauskreis und das Erste, was mir die Leute dort erklärten, war, dass also Immenhausen von ganz Deutschland der dämonisierteste Ort ist, den es überhaupt gibt. Also was da alles für Starke über diesen Ort zusammen sich ballen, ist der Hammer. Neulich habe ich jetzt gehört, dass angeblich Gommaringen ist. Verstehst du, es ändert sich dann immer. Das Witzige ist immer, dass die, die in Immenhausen sagen, dass Immenhausen der dämonisierteste Ort ist und die, die in Gommaringen sind, sagen, Gommaringen ist der dämonisierteste Ort. Weißt du? Ich sage immer so, weißt du, frag mich mal, was ist der regierende Geist über dem Ort, in dem du wohnst? Was ist der regierende Geist über Filderstadt? Der Heilige Geist. Also der ist viel stärker als jeder Teufel, viel stärker als jeder Dämon und der lebt in mir. Und ich bin versetzt an himmlische Orte und du auch mit ihm. Amen. Was kann der Teufel uns tun? Weißt du, spätestens in dem Moment, wo du als Christ nach Immenhausen kommst, sollten sich die Herrschaftsverhältnisse ändern. Aber verstehst du, manche denken dann, ja, das ist eine Sache des Gebets, wir müssen ein Gebet durchbrechen, wir müssen das erst im Gebet und wir haben noch nicht alle Fürstentümer runtergerissen und wenn du wüsstest, was bei uns im Ort alles läuft. Weißt du, in allererster Linie ist eine Frage, in welchem Bewusstsein du lebst. Lebst du oben oder lebst du unten? Was sagt Paulus? Er gibt dir diesen Tipp. Er sagt dir Kolosser 3, Vers 1 bis 4, gebe ich dir jetzt noch zum Schluss, oder fast zum Schluss, Kolosser 3, 1 bis 4, heißt es, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, sag mal, ich bin es, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Und auch nicht auf das, was im zweiten Himmel ist, wo nämlich die Dämonen zu Hause sind. Nicht auf das, sondern er sagt, sind auf das, was droben ist, wo der Christus ist. Wie viele von euch glauben, dass da, wo der Christus ist, dass da keine Dämonen sind? Okay. Also er sagt damit nicht. Weißt du, manche sagen, ja, wir müssen ständig uns damit beschäftigen, was im zweiten Himmel, was die Dämonen wieder machen und dies und jenes und die Dämonen hier und die Dämonen da. Ja? Je mehr du auf die Dämonen schaust, umso mehr wirst du verwandelt in ihr Bild. Das siehst du auch manchen Christen an. Die beschäftigen so viel mit Dämonen, dass du schon nicht mehr genau weißt, auf welcher Seite stehen sie eigentlich. Ja, weil das ist ein geistliches Gesetz. Das, was du anschaust, in das Bild wirst du verwandelt. Wenn du ständig auf den Teufel schaust, ist die Gefahr groß, dass du in sein Bild verwandelt wirst. Wenn du aber die Herrlichkeit des Herrn anschaust, 2. Korinther 3, 18, dann wirst du verwandelt in dieses Bild. Und deswegen sagt Paulus, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben, dem Alten nach. Und euer Leben, ihr lebt nämlich. Und euer Leben ist jetzt verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn aber der Christus euer Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Und weißt du, das passiert jetzt. Gott bringt die Söhne und Töchter hervor in Herrlichkeit. Gott bringt jetzt die Intronisierten hervor. Gott bringt jetzt die hervor, die herrschen auf dieser Welt. Weißt du, ich hatte vor einigen Monaten, das erzähle ich dir noch zum Schluss, ich hatte vor einigen Monaten einen Traum gehabt. Und in diesem Traum habe ich Menschen gedient. Und das Interessante war, Ich habe den Menschen nicht damit gedient, dass ich ihnen die Hände aufgelegt habe, wie man das meinen könnte, sondern in diesem Traum war der Dienst an den Menschen bestand darin, dass ich ein großes, in Gold eingerahmtes Ölgemälde genommen habe und bei all den Menschen, denen ich gedient habe, ins Wohnzimmer gehängt habe. Und ich konnte nicht sehen, was auf dem Bild drauf war, aber ich wusste, ich muss dieses Bild ins Wohnzimmer hängen der Leute, damit sie so oft wie möglich darauf schauen. Und zum Ende des Traumes wurde mir gesagt, wie der Name des Bildes ist, der Titel des Bildes. Und der Titel des Bildes war Donato. Und dann bin ich aufgewacht. Und dann habe ich natürlich sofort nachgeschlagen, was Donato heißt. Beziehungsweise ich habe es mir schon gedacht, ein bisschen Latein kann ich. Aber ich habe es mir dann genauer angeschaut. Es heißt tatsächlich, der von Gott Geschenkte. Der von Gott Geschenkte. Das heißt mit anderen Worten, was hat Jesus mir zu tun gegeben in dem Traum? Er hat mir zu tun gegeben, im Traum den Söhnen und Töchtern Gottes ein Bild vor Augen zu malen, was ihnen geschenkt ist in Christus. Und wenn du weiter drüber nachdenkst, dann könntest du jetzt als erstes wirst du vielleicht sagen, ja, okay, das ist Jesus. Aber ich habe nicht gesehen, was auf dem Bild ist. Und ich glaube, dass es einen Grund hatte, weil ich hätte ja Jesus sehen können. Klar, Jesus reingehängt. Aber weißt du, es war nicht nur Jesus, sondern dieses Bild warst du in ihm. Amen. Es war das Bild der neuen Schöpfung. Es war das Bild der Jesus-Männer und Jesus-Frauen. Und jeder von euch sieht anders aus, deswegen konnte ich das auch nicht sehen, weil sonst hätte ich eine Million Menschen oder Millionen von Menschen gleichzeitig auf diesem Bild sehen müssen. Weil du bist in Jesus ein anderer als der außerhalb von Jesus. Und du bist in Jesus wiederum, siehst ein bisschen anders aus wie der neben dir. Zwar auch Jesus-mäßig, ja? Sagen wir uns im Nachbarn, siehst ziemlich Jesus-mäßig aus. Aber du siehst ein bisschen anders aus wie der Nachbarn. Du bist eine Frau oder ein Mann oder wie auch immer, älter, jünger, keine Ahnung. Aber im Herzen des Vaters, verstehst du, im Herzen des Vaters ist ein Bild von dir. Und zwar ein Bild der Vollkommenheit. Kolosser 2,10 heißt es, in Christus sind wir zur Vollkommenheit gebracht. Vollkommen gemacht. Da ist ein Bild der Vollkommenheit. Und dieses Bild ist du in Jesus. Ein vollkommenes Bild. Und alles, was Gott will, ist, dass wir ständig dieses Bild anschauen und so verwandelt werden in dieses Bild. Weißt du, und das ist der Sieg über die Sünde, das ist der Sieg über Dämonen, das ist der Sieg über alle Umstände und Probleme in dieser Welt, das ist echte Weltveränderung. Je mehr du in dieses Bild verwandelt wirst, umso mehr kommst du hervor als der, der du eigentlich aus der Sicht Gottes immer warst. Amen. Und in diesen Stunden, hier in dieser Glory Life Schule, tue ich jetzt, gerade auch heute wieder, tue ich nichts anderes, als dir ständig dieses Bild vor Augen halten. Ich sage dir nichts anderes ständig als das, was du bist. Dein Fleisch streitet vielleicht manchmal dagegen, sagt, na, das ist ja extrem. Weißt du? Insbesondere, wenn du ein bisschen religiös geprägt bist, dann hast du damit vielleicht totale Probleme und sagst, also, jetzt geht es wirklich zu weit, das ist ja vollkommen abgehoben oder so. Ja, ich sage dir, es ist absolut abgehoben. Ich meine, so abgehoben halt, wie der Himmel von der Erde ist. Ne? Aber das ist dein Lebensraum, verstehst du? Das heißt nicht, dass du nicht mehr in Verbindung stehst zu dieser Erde, verstehst du? Und dass du nur noch irgendwo rumschwebst oder irgendwie dir vollkommen alles egal ist, was hier auf dieser Erde ist. Nein, du konfrontierst die Umstände dieser Welt und die Dämonen dieser Welt mit dem Bild, das du im Geist gesehen hast und verwandelst sie dadurch. Amen. Als der Neue, als der Starke, als dieser Mächtige verwandelst du diese Erde. Also du schaust dieses Bild an und du machst es dir bewusst und dann gehst du nach Hause und vergiss nicht, was du gesehen hast. Amen. Und auch das steht in der Bibel drin. Gibt dir nämlich der Jakobus, gibt dir diesen Hinweis. Er sagt dir, das ist genau das. Er sagt dir, Jakobus 1,22 heißt es, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, jetzt kommt es interessant, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Also wir schauen wie in einen Spiegel, heißt es 2. Korinther 3,18. Warum? Weil du siehst dich in Jesus. Wenn du Jesus siehst, siehst du dich. Und das muss uns erstmal klar werden. Nicht immer so, oh ja, wir armen Würmer, wir sehen Jesus da ganz oben am Thron, oh ist der herrlich. Nein, er hat dich in die gleiche Wesensklasse erhoben. Du siehst dich in ihm. Amen. Und wirst verwandelt in dieses Bild. Und das ist dein nicht natürliches Gesicht, sondern das ist dein übernatürliches Gesicht. Und das, sagt Paulus, auf das sollen wir schauen, auf das, was droben ist, auf dein übernatürliches Gesicht. Das, was du übernatürlich gesehen bist, darauf sollst du schauen und du sollst darin nicht nur ein Hörer sein, das heißt, du sollst nicht nur das Wort hören, du sollst nicht nur da mal reinschauen, sondern du sollst ein Täter sein, nämlich damit du kein Mann bist, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet, denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz, hier hast du die Vollkommenheit, wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit, also in das volle Evangelium und was es mit dir gemacht hat und was es aus dir gemacht hat, hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Amen. Mit anderen Worten, der wird verwandelt von einer Herrlichkeit zur nächsten Herrlichkeit. Halleluja. Der wird tatsächlich verwandelt in dasselbe Bild. Der kommt immer mehr hervor als dieser Jesusmann. Nicht einfach nur irgendein kleiner Christ, sondern als ein Jesusmann und als eine Jesusfrau. Und wenn deine Seele dir manchmal was anderes sagt, dann denk dran, hey, Seele, ich wandle im Geist. Ich wandle im Geist und du wirst verwandelt durch den Geist. Ich weigere mich, von meinem seelischen Denken her verwandelt zu werden. Amen. Weil natürlich, weißt du, jede Wahrheit des Evangeliums wird ständig, der wird ständig vom Natürlichen her widersprochen, oder? Ist das so? Im Evangelium steht drin, durch seine Wunden sind wir geheilt. Ja, aber wie oft bist du noch mal irgendwo hier oder da auch im Leib Christi mit Krankheit konfrontiert? Ändert es etwas am Wort Gottes? Müssen wir deswegen unsere Theologie ändern? Nein, wir müssen die Realität verändern gemäß dem Wort Gottes und nicht das Wort Gottes gemäß dem, was wir als Realität ansehen. Amen. Das volle Evangelium sagt dir, hey, in Jesus ist vollkommene Freiheit von jeder dämonischen Bindung und Belastung. Wenn der Sohn frei macht, der ist wahrhaftig frei. Wie viele Christen gibt es noch, die manchmal belastet sind, bedrückt sind, was auch immer, besetzt sind, nicht besessen, aber besetzt sind von Geistern und so weiter? Ändert es etwas an der Wahrheit? Nein. Was machen wir? Wir schmeißen die Geister raus. Amen. Und wir schauen vor allen Dingen das Bild an dessen, was wir sind. Weißt du, die Sache ist die Geister fühlen sich nicht wohl in einem Gefäß, das ständig diese Herrlichkeit Gottes vor Augen hat. Also da fühlt sich der Teufel gar nicht wohl. Ein Sohn Gottes, der ständig in diesem Bewusstsein umhergeht, wow, ich bin im Himmel, die Herrlichkeit Gottes ist hier, wow, vor seinem Angesicht ist Freude in Fülle, der im Himmel thront, lacht. Weißt du, mit solchen Leuten hat der Teufel eine ganz, ganz schwere Zeit. Aber mit Leuten, die den Teufel so wahnsinnig ernst nehmen, und sich von seinem Gebrülle einschüchtern lassen und sagen, oh, ist der groß, wow, der stärkste, oh, Immenhausen, der dämonisierteste Ort der ganzen Welt oder was auch immer, verstehst du? Da lacht der Teufel und sagt, aha, da habe ich die Möglichkeit. Kannst du es sehen? Ist alles eine Frage deines Bewusstseins, wie du mit den Umständen, mit denen du zu tun hast, umgehst. Weißt du, ich leugne ja nicht, dass es irgendwelche Dämonen irgendwo gibt und in irgendwelchen, sicher auch in Immenhausen gibt es bestimmt einige Dämonen. Ein Dämon ist sicher ein religiöser Dämon, der nämlich den Christen einredet, dass sie total schwach sind. Das ist auch schon mal ein Dämon. Aber natürlich gibt es da Dämonen. Ist ja klar, du musst ja nur reinschauen, musst du nur das Fernsehen anschauen. Die ganze Welt ist dämonisiert. Aber die Frage ist ja, was macht's mit dir? Wie gehst du mit diesen Umständen um? Bist du auf der Ebene des Geistes? Das heißt, siehst du es von oben? Oder begibst du dich auf die Ebene des Unten und lässt dich bedrücken, einnehmen von dem, was hier unten ist? Kannst du es sehen? Und alles beginnt mit der Sicht, die du von dir selber hast. Das ist der entscheidende Punkt. Weißt du, dein ganzes Verhalten wird davon bestimmt, von der Sicht, die du von dir selber hast. Dein ganzes Tun wird davon bestimmt. Wenn du die Sicht hast, wow, wo immer ich hinkomme, müssen die Dämonen weichen. Wo immer ich hinkomme, kommt die Herrlichkeit Gottes hin. Wo immer ich hinkomme, folgen mir Zeichen und Wunder. Wo immer ich hinkomme, ist nichts unmöglich. Die Dinge, die Jesus getan hat, passieren, wo immer ich hinkomme und noch größere drüber hinaus. Wenn du mit diesem Bewusstsein gehst, dann hält sich der Teufel immer auf weitem Abstand von dir. Ja, da hat er keine Chance, verstehst du? Es sind nur deine Gedanken der Minderwertigkeit, der Schwäche, des Sündenbewusstseins, der Verdammnis und was auch immer. Und ich sage dir, das schmeißen wir raus. Amen. Bist du da bereit heute? Heute, wollte schon sagen, heute Morgen, nein, heute Abend sind wir, glaube ich, schon. Heute Abend so richtig dem eins auf die Mütze zu geben. Okay, komm, stimmen wir mal auf zusammen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Lass uns einfach zu unserem Geist, beziehungsweise lass uns einfach über unseren Geist zu unserer Seele sprechen. So muss man sagen. Über unseren Geist zu unserer Seele. Weißt du, dein Geist glaubt das alles, was ich dir gesagt habe gerade. 100%. Der hat nämlich den Glauben Gottes in sich. Durch Jesus. Ja, 2. Petrus 1,1, ihr habt den gleich kostbaren Glauben empfangen. Ja, 2. Korinther 4,13, da wir aber denselben Geist des Glaubens empfangen haben, und da spricht Paulus vom Glauben Jesu Christi, da wir denselben Geist des Glaubens empfangen haben, deswegen reden wir auch. Ja? Das heißt, du hast den Glauben Gottes in deinem Geist. Du musst ihm nur noch die Vorfahrt geben. Also sag mal, im Namen Jesus entscheide ich mich, meinem von neuem geborenen Geist die Vorfahrt in meinem Leben zu geben. Ich glaube, was das Wort Gottes über mich sagt. Ich glaube, was das Wort sagt, das ich habe. Ich glaube, was das Wort sagt, dass ich kann. Und ich glaube, was das Wort sagt, dass ich bin. Und ich glaube, was das Wort sagt, wo ich bin. Ich bin versetzt an himmlische Orte. Ich lebe inthronisiert als ein Sohn Gottes, ein Herrscher, ein König in Christus. Wo ich bin, ist die Herrschaft. Wo ich bin, ist der Sieg. Wo ich bin, ist der Stärkere unterwegs. Seele, im Namen Jesus, sage ich ab, jedem Geist der Minderwertigkeit, jedem Geist des Unglaubens, jedem Geist des Schwächebewusstseins, jedem Geist der Angst vor dem Teufel und jedem Geist der Niederdrückung und der Depression. In Jesu Namen. Ich bin der, der das Wort sagt, dass ich bin. Dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Mein Glaube. Ich glaube, was mein Geist glaubt. Und mein Geist glaubt, was das Wort sagt. Und deshalb ernähre ich meinen Geist mit dem Wort. Und er gewinnt immer mehr die Oberhand. Über meine Seele. Nicht nur, wenn ich hier bin, sondern 24 Stunden rund um die Uhr. Gewinnt mein Geist die Oberhand. Und Seele, du ordnest dich unter. Und Körper, du ordnest dich auch unter. In Jesu Namen. So ist es. So bleibt es. In alle Ewigkeit. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke für diese grenzenlosen Söhne, Herr. Danke, Herr, dass, wow, da, Vater, im Namen Jesus zerbreche ich auch jede Prägung irgendeiner Form von Religion, die da dagegen steht. Weißt du, ich sage immer, wenn du irgendwie noch eine religiöse Prägung irgendwo in der Seele hast, weißt du, dann schaust dir einfach genau an vom Wort, ob es so ist, wie ich es predige. Ja, ich erwarte nicht von dir, dass du einfach irgendwas glaubst, sondern schau wirklich im Wort, ob es so ist, wie ich es predige. Und das haben sie ja auch damals in Beröa gemacht, heißt ja, sie prüften immer schön, ob das, was der Paulus predigte, auch im Wort so war. Ja? Und wenn du erkennst, dass es im Wort so ist, weißt du, dann musst du, auch wenn deine Seele vielleicht mit den Zähnen knirscht, dann dann geht es gar nicht anders, als dass du dich entscheidest, das zu glauben. Egal, was du bisher geglaubt hast. Amen. Also das ist die Reformation, das Evangelium Kompetenzzentrum. Nicht nur als eine schöne, nette Botschaft, sondern als eine Botschaft, die dich transformiert. Als eine Botschaft, die dich neu werden lässt. Als eine Botschaft, die dich anders werden lässt. Weißt du, du wirst jetzt anders. Ellen, du wirst jetzt anders. Ja, Halleluja, wow. Die Christus-Ellen kommt hervor. Amen. Der Donato ist dir vor Augen geführt oder die Donata von mir aus. Verstehst du? Du bist ein Geschenk an diese Welt. Egal, weißt du, egal jetzt, wie du heißt, ihr könnt euch jetzt alle da einsetzen. Du bist ein Geschenk an diese Welt. Und jetzt ist diese Zeit, in der du hervorgebracht wirst. Und das Wort Gottes bewirkt es. Und es wird immer stärker und immer stärker. Halleluja. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Ihr Lieben, in der zweiten Stunde wollen wir ein bisschen, wird Irina mit uns meditieren, etwas über diesen Wahrheiten auch des Wortes Gottes und so weiter. Und deswegen möchte ich jetzt einmal für die zweite Stunde, möchte ich dann wirklich der Irina voll die Vorfahrt geben, sozusagen, oder die Stunde voll überlassen. Und deswegen wollen wir jetzt eine Sammlung einnehmen, einfach wie wir das jeden Donnerstag tun, wollen wir jetzt eine Sammlung einnehmen und du hast einfach die Gelegenheit, wirklich hineinzusehen in das, was Gott tut, auch in deinem Leben. Du hast die Möglichkeit, hineinzusehen in diese Grenzenlosigkeit Gottes, weil auch im Bereich der Finanzen ist wichtig, dass du nicht auf die natürlichen Möglichkeiten vertraust, das, was dein Banker dir nur sagt oder was deine natürlichen Möglichkeiten dir sagen, sondern dass du wirklich auf Gott vertraust und dass du siehst, okay, ich habe göttliche Möglichkeiten, auch im Bereich der Finanzen. Amen. Ich habe jetzt so, stimmt, Nadja, du bist da, ne? Willst du mal kurz dein Zeugnis geben, was du am Sonntag erzählt hast im Bereich der Finanzen? Weil Nadja hat eine starke Sache erlebt im Bereich der Finanzen jetzt die letzte Zeit. Sie hatte eine Hochzeit auszurichten, gell? Hochzeit von deinem Sohn. Und was wie viel hat die gekostet? Insgesamt fast 8.000 gekostet. Kannst du mal es lauter machen? 8.000 Euro? Ja, und dann, wir haben schon früher vorbereitet, aber das Essen und alles, 280 Leute, wir haben 280 Leute auf der Hochzeit. Wir haben gerechnet 330 und die andere Teil Eltern haben gesagt, wir zahlen nur nicht alles Essen. Ich habe gesagt, Vater, ich muss zur Runde kommen. Wie viel Geld hattest du auf deinem Konto, als du wusstest, du musst die Hochzeit ausrichten? 2.000, okay. Und 8.000 hat es gekostet. Und dann ich jetzt zum Essen und alles, ich habe gedacht, okay, ich habe 1.000 Euro im Konto, da kann ich mit 2.000 runtergehen, 1.000 in Minus, ja, und 1.100, ich habe in die Tasche. Und dann Gott spricht zu mir, das muss ich 1.000 Euro geben für junge Paare als Geschenk. Für wem? Ach, dem Ehepaar 1.000 Euro als Geschenk, okay. Ich habe gesagt, okay, Vater, das mache ich. Ich habe einen gekauft, ich habe von Taschen gekauft, von Konto einen gekauft, nie geguckt, weil ich einfach, ich muss das und jenes und das und jenes. Und dann habe ich geguckt, in meine Tasche schon über 200 Euro. Und dann habe ich ein Konto geguckt, so rund 500 Euro von Konto gegangen. Ich habe angefangen zu rechnen, ich konnte nicht zusammenrechnen. Ich habe gesagt, okay, egal, Vater, wie du hast gemacht, aber danke dir, dass wir sind in Plus. Und das, wie du das die Geld gegeben, wie die vermehren in Tasche oder so, das interessiert mich nicht mehr. Ja. Danke dir. Und was ist dann passiert? Du hast dann praktisch erlebt, dass das komplette Geld reingekommen ist, ohne dass du ins Minus gekommen bist. Ja, das ist in mein Konto nur 500 Euro von meinem Konto gekommen, weg. Das ist 500 Euro noch geblieben. Ich habe gerechnet, dass wir in Minus kann fallen. Ach so, es sind praktisch nach der Hochzeit sind jetzt auf deinem Konto dann noch 500 Euro übrig geblieben. Ja, plus 500 Euro. Und in der Tasche 200 Euro geblieben. Und in der Tasche auch noch 200 Euro. Halleluja, ist doch der Hammer. He? Weißt du, Gott hat seine Möglichkeiten, Dinge zu tun, wo du keine Ahnung hast. Und Essen, so viel geblieben, da wirklich... 12 Körbe übrig geblieben. Alle waren erstaunt, wenn wirklich... viel geblieben. Halleluja. Und die Eltern von der Braut, die haben viel mitgenommen nach Speyer und dann haben gesagt, ach, Sonntag, wir haben noch eine Hochzeit gefeiert. Noch eine Hochzeit mit dem Essen. Wow. Halleluja. Amen. Das ist wirklich die 5 Brote und 2 Fische, du. Hammer.